Es ist 5 vor 5, hier sind die Neuigkeiten aus Hessen, Deutschland und der Welt mit Judith Kolb. Hitradio FFH, die Nachrichten. Guten Tag. Mehr als 100 Kräfte suchen südlich von Berlin noch immer nach einem entlaufenen Wildtier, vermutlich nach einer Löwin. Inzwischen hat die Polizei einen Hinweis zum Aufenthaltsort. Die Löwin könnte sich demnach im Berliner Bezirk Zehlendorf befinden. FFH-Reporter Thomas Bremser. Bayern hat Problembären und Wölfe, Berlin seit heute eine Problemlöwin. Die hält sich unerlaubt im Waldgebiet auf, so formuliert es eine Polizeisprecherin in Brandenburg. Die große Frage ist, woher das Tier stammt, denn kein Zoo oder Zirkus in der Gegend vermisst ein Raubtier. Aber die private Haltung von Tigern und Löwen ist in Brandenburg grundsätzlich erlaubt, wie auch in anderen Bundesländern. Tierschützer fordern, dass die Regeln einheitlich und schärfer werden. Die Löwin soll, wenn sie entdeckt wird, betäubt werden. Nur wenn sie eine akute Gefahr darstellt, soll sie erschossen werden. 3 Verletzte, 2 Festnahmen. Die Polizei ist gestern Abend im nordhessischen Korbach ausgerückt. 2 Männer, Vater und Sohn, sollen auf 3 andere Männer eingestochen und diese schwer verletzt haben. Die Tatverdächtigen flüchteten zunächst, wurden von der Polizei aber später geschnappt. Zu den Hintergründen des Vorfalls ist bisher nichts bekannt. Sie ist gerade mal 4 Jahre alt, hat aber jetzt ihrer Oma vermutlich das Leben gerettet. Im schwäbischen Kissingen hat das Mädchen laut Polizei selbstständig per Videoanruf Hilfe gerufen. Ihre 59 Jahre alte Oma war zu Hause bewusstlos zusammengebrochen. Über ein vorprogrammiertes Handy rief das Mädchen dann seine Mutter an. Polizei und Rettungskräfte kamen. Die Großmutter war stark unterzuckert und konnte zu Hause behandelt werden. Und jetzt das Neueste aus unseren 6 Regionalstudios. Die FFH-Reporter für Rhein-Main. 2 Elfjährige aus Frankfurt bereiten sich gerade auf die Roboter-WM in Panama vor. Henry und Jona haben nur mit Legosteinen einen hochkomplexen Roboter gebaut. Sie treten beim Weltfinale gegen Teams aus 60 Ländern an. Die WM steigt zwar erst im November, aber die Vorfreude ist jetzt schon riesig bei den beiden. Jona sagt mir: Also es ist sehr aufregend. Also ab dem Weltfinale, finde ich, zählt die Platzierung auch nicht mehr. Das im Weltfinale gewinnen kann halt nur einer auf der Welt. Jona und Henry haben im Roboter Ultraschallsensoren verbaut und die Maschine sehr komplex programmiert. Henry erklärt's. Der Roboter fährt sozusagen eine bestimmte Strecke, sammelt Steine ein und verschiedene andere Lego-Elemente und schiebt die auf dem Feld wild herum sozusagen. Aber nicht nur wild herum, sondern an bestimmte Plätze. Bilder und ein Roboter-Video gibt's bei uns in Web und App. Niklas Beckmann, Frankfurt. Wir schauen auf die Straßen, gleich 17 Uhr. Der FFH-Staupilot. Rote FFH-Stauampel. Es ist schon den gesamten Nachmittag ziemlich voll auf den Straßen. Vorsicht erstmal bitte auf der A3 Köln-Frankfurt Metallteile zwischen Niedernhausen und Wiesbadener Kreuz. Bitte Vorsicht. Vorsicht auch auf der A60 Mainz-Rüsselsheim. Ein Reh auf der Strecke zwischen Bischofsheim und Rüsselsheim Mitte in beiden Richtungen langsamer. Wir gucken auf die Staus und legen los mit ein paar Meldungen von der A3 Frankfurt-Köln. Zwischen Raunheim und Rastorf-Menbach streckenweise stockt es. Die A3 Köln-Frankfurt zwischen Niedernhausen und Raunheim Baustelle. 9 Kilometer dicker Stau. Wir sind bei Ihnen, wenn Sie da drin stecken. A3 Frankfurt-Würzburg zwischen Kelsterbach und Obertshausen. Hier auch eine halbe Stunde Zeitverzögerung. A5 jetzt Darmstadt-Frankfurt zwischen Frankfurter Kreuz und Nordwestkreuz-Frankfurt. 8 Kilometer stockt es. A5 kommt noch ein bisschen was. Frankfurt-Kassel zum Beispiel zwischen Homberg-Ulm und Alsfeld-West. 8 Kilometer stockt es. Da wird gebaut. Und nochmal die A5 Frankfurt-Darmstadt zwischen Weiterstadt und Darmstädter Kreuz. Streckenweise stockender Verkehr. A5 können wir jetzt einen Haken dran machen. Jetzt kommt die A6 Mannheim-Kassel-Lautern zwischen Finnermatt-Dreieck und Ludwigshafen Nord, 6 Kilometer staut ist. Es wird gebaut. A7 Würzburg-Fulda zwischen Bad Brückenau-Wildflecken und Rasthof-Udrichshausen. Baustelle über 35 Minuten Zeitverzögerung. Am besten ausweichen ab Bad Brückenau-Wildflecken über die U63 und dann weiter über die B27 Richtung Fulda. Die A7 jetzt Fulda-Kassel zwischen Rasthof-Großenmoor und Niederaula. Da hat sich nichts getan. Es wird fleißig gebaut. Es sind derzeit 7 Kilometer Stau. A44 jetzt Dortmund-Kassel zwischen Zierenberg und Dreikassel Süd. Auch hier wird gebaut, eine Stunde on top. Am besten ab Zierenberg ausweichen über die U77, 79 und dann die U81. Der Blick auf die A60 Rüsselsheim-Mainz, wenn Sie da unterwegs sind, zwischen Mainz-Weisenau und Kreuz-Mainz-Süd, 4 Kilometer stockend. 3 Kilometer stockt es auf der A66 Wiesbaden-Frankfurt, zwar zwischen Frankfurt-Höchst und Nordwestkreuz-Frankfurt. Dann die A67 Darmstadt-Mannheim. Da haben wir zwischen Funkstadt und Lorsch 6 Kilometer Stau. Da gab es einen Unfall mit 2 Lkw auf der rechten Spur. Bestenfalls einfach parallel umfahren über die A5 in Richtung Süden. Der Wetteraukreis, Vollsperrung zwischen Kammerfeld und Bauernheim wegen eines Unfalls. Das Gebiet bitte weiträumig umfahren. Jetzt kommt noch frisch rein. A5 Frankfurt-Kassel, ungesicherte Unfallstelle zwischen Hornberg-Ulm und Alsfeld-West, mitten in der Baustelle. Da gab es einen Unfall mit einem LKW und dementsprechend besser jetzt schon ausweichen über die U27. Und die A661 haben wir noch für Sie. Oberursel-Egelsbach zwischen Bad Homburger Kreuz und Frankfurt-Eckenheim. 4 Kilometer stockt es. Das waren viele Meldungen. Jede einzelne nochmal zum Nachlesen. In aller Ruhe, jederzeit bei uns im Web und in der App. Gutes Ankommen. FFH, das Wetter. Gemischtes Wetter erwartet uns heute Abend in Hessen. Der ein oder andere Schauer ist auch in der Nacht zu erwarten und das später dann bei 10 bis 17 Grad. Morgen erstmal gut wolkig, teils auch nass. Später zeigt sich häufiger die Sonne und das bei maximal 29 Grad. Dein Nachmittag mit Hitradio FFH. Ja, zusammen freuen wir uns auf den Feiertag.